Der Landesverein der Koreaner in den USA veröffentlichte am 3. Juli einen Kommentar über die Südkorea-Reise des Ex-Präsidenten der USA, Obama. Im Kommentar kritisierte man Obama, dass er in Südkorea im Vertrag, der von dem Zeitungsverlag Joseon Ilbo veranstaltet wurde, auftrat und sich mit dem südkoreanischen Ex-Präsidenten Kim Jong-bak traf. Man bestand darauf, dass die Konservativen, die den Untergang der Partei für freie Südkorea und der gerechten Partei vorausseien, versuchen, mit dem Vertrag als Beginn die verfolgten proamerikanischen Krieger zusammenzuschließen, ein politisches Kollektiv mit Kim Jong-bak als Zentrum zu bilden und so die Initiative der politischen Lage zu ergreifen.